Erzählen Sie mir etwas über Father Joe. Er ist so ein gütiger und toller Pfarrer. Wir waren so froh, ihn zu haben. Und modern war er auch. Er hat sich immer für die Stärkung der Frauen eingesetzt. Wenn Sie mich fragen, hinter dem Verschwinden steckt Boko Haram. Denen ging das zu weit. Sie wollen in ganz Nigeria das Kalifat errichten. Da müssen so Vorreiter wie er weg. Und die Fulanis unterstützen sie dabei. Möglicherweise. Was möchtest du Miss Henshaw fragen? Um über die Fulanis zu sprechen, wähle Track 19. Wenn Miss Henshaw etwas über sich erzählen soll, wähle Track 20. Wähle jetzt den gewünschten Track.